Yeah. Mir scheißegal, was ihr sagt, Punks. Das ist der Track für meine Hater, meine Hater, meine Hater. Ich zeig jedem meinen Mittelfinger, meinen Mittelfinger, meinen Mittelfinger. Yo. Ich zeig den Mittelfinger, das ist mein Glücksbringer. Und wenn ich ihn erhebe, springen die Hater vom Geländer. Nicht mal dein krasser Ständer ist so lang wie dieser Finger. Er ist so steif, ihr habt dagegen krumme Dinger. Man nennt die Stinkefinger, weil er aus dem Arsch kommt. Dreimal gedreht, ich weiß doch wie die Scheiße rockt. So ist das Game, immer gibt es schlimme Finger. Manche tun so wie frisch gefickte Findelkinder. Du bist ein Windelbinder, Scheiße ist dein Beruf. Und ich scheiße extra in die Windel, weil du danach suchst. Denn ich scheiße extra weich, so wie Apfelmus. Das Mittelfinger heben ist der neue Hitlergruß. Ich geh zu Fuß über alle großen Hürden. Es wäre schön, wenn mich auch die Hater mögen würden. Ihr müsst euch auf mich stürzen, ihr müsst die Mucke lieben. Ihr müsst tricky bleiben, manche sind da stehen geblieben. Ich bin erst dann zufrieden, wenn es alle zugeben, dass dieser Finger kommt, wenn sie schlecht über mich reden. Denn dieser Mittelfinger ist mein Symbol, das viele Wörter dann ersetzt. Zum Beispiel Hurensohn, ich zeig ihn überall, egal wohin ich gehe. Denn ich muss doch jedem zeigen, was ich von ihm halte. Wenn keiner damit klarkommt, geht's mir am Arsch vorbei. Denn ich bin K.A. Entertainer Nummer 1. Ich bin ein Rap-Entertainer. Mich interessieren keine Hater mehr. Egal ob jetzt oder später, ich zeig euch meine Mittelfinger, yeah. Ich bin ein Rap-Entertainer. Mich interessieren keine Hater mehr. Egal ob jetzt oder später, ich zeig euch meine Mittelfinger, yeah. Ich bin der auf alles scheißt, denn ich weiß, dass ihr euch schon wieder wegen mir euer Maul aufreißt. Auch wenn du sagst, der Junge ist talentfrei. Mittelfinger hoch, das ist meine Meinungsfreiheit. Alles nur Neid, weil er nichts besser könnt. Sag mir, wer hat mir einmal was gegönnt? Niemand. Und von wegen, ihr betrachtet mich objektiv. Als ich deine Schwester fickte, sagte ich, sie wäre süß. Keine Ahnung, was er damit meint. Tatsache ist, Mittelfinger hoch, wer auch immer du jetzt bist. Yo, was? Du warst mal im Knast, na und sowas macht noch lange nicht so krass. Dafür gibt es einen weiteren Mittelfinger in deinem Leben. Er wird böse? Jetzt will er's mir richtig geben. Ich lach dich aus, doch was mich nicht mehr wundert. Jeder sagte, du bist der Witz des Jahrhunderts. Ich bin ein Rap-Entertainer. Mich interessieren keine Hater mehr. Egal ob jetzt oder später, ich zeig euch meine Mittelfinger, yeah. Ich bin ein Rap-Entertainer. Mich interessieren keine Hater mehr. Egal ob jetzt oder später, ich zeig euch meine Mittelfinger, yeah. Ich hör schon, das Lied gefällt euch, hä? Natürlich. Wobei es so schön war, alle guten Dinge sind drei, oder? Der dritte Part, Alter. Rapper kommen, Rapper gehen, Tricky M bleibt stehen und das noch gewollt und nicht aus Versehen. Also lehn dich zurück, sonst gehst du gebückt, weil der lange Besenstiel in deinem Manus juckt. Also kratz ich mit der Kehrschaufel, solange es geht, auch wenn du jetzt schreist. Hör doch auf, das tut weh. Sag noch einmal, ich hab miese Rhymes. Dann stehst du bei den Fischen. In Stacheldraht gewickelt, kannst du niemanden entwischen. Es gibt kein Wundermittel gegen Tricky M. Wenn ich alle ficke, sag ich auch nicht, dass ich Gummis kenn. Ja, ich bin die AIDS, der Virus ohne Heilung. Viele Rapper schlagen auf sich ein ohne Peilung. Ich bin ein Rap-Entertainer. Mich interessieren keine Hater mehr. Egal ob jetzt oder später, ich zeig euch meine Mittelfinger, yeah. Ich bin ein Rap-Entertainer. Mich interessieren keine Hater mehr. Egal ob jetzt oder später, ich zeig euch meine Mittelfinger, yeah.